Bäume fallen her. Saures Wasser gibt's nicht mehr. Plastikhüllen liegen am Strand. Sie rauben mir den Verstand. Und wenn die Erde weint, ist nichts mehr wie es scheint. Wir alle sind nur eine Erde auf der armen Erde. Fische sterben jung wegen der Ölverseuchung im Wasser und am Land. Verliere ich den Verstand. Und wenn die Erde weint, ist nicht mehr wie es scheint. Wir alle sind nur eine Erde auf der armen Erde.